Als Ella wieder in ihrem Wagen sitzt und die Klimaanlage aufgedreht hat, hört sie sich den Anruf noch einmal an. Dann schaltet sie das Handy aus und starrt durch die Windschutzscheibe auf die staubige Hauptstraße von Cathcart. Sie denkt an einen Brandstiftungsfall, in dem sie im Frühjahr gemeinsam mit Gilbert ermittelt hat. Das war in einem ländlichen Städtchen namens Lindsborg. Auf der Fahrt zum Tatort kamen sie an einer Weide vorüber, auf der ein paar Kühe grasten. Ella, die an jenem Tag auf dem Beifahrersitz saß, hat die Tiere laut gezählt, nur so aus Langeweile. 7, hat sie gesagt, 28, hat Gilbert unverzüglich erwidert. Als sie ihm einen fragenden Blick zuwarf, meinte er, wenn man die Zahlen von 1 bis 7 addieren würde, ergäbe das 28. Mit solchen Additionsaufgaben vertreibe er sich die Zeit und halte sich zudem mental fit. Woraufhin sie den Eindruck hatte, ihr Kollege könnte unter einer leichten Zwangsstörung leiden. Sie hat auf ihrem Handy sogar die Bezeichnung der betreffenden Störung recherchiert, sich dann aber nicht weiter darum gekümmert. Schließlich hat doch jeder seine kleinen Ticks. Zum Beispiel kann sie selbst nicht schlafen gehen, wenn nicht das ganze Geschirr gespült und weggeräumt ist, wobei sie nie daran denken würde, die Teller und Tassen zu zählen. Als sie jetzt in ihrem Wagen sitzt, denkt sie an die Auswahlmöglichkeiten in der Ansage, die Peter Anderson aufgesprochen hat. 5 Möglichkeiten, und wenn man 1, 2, 3, 4 und 5 addiert, ergibt die Summe 15, sagt sie laut. Er war es, scheiße, scheiße! Sie bleibt noch eine Weile sitzen und versucht sich davon zu überzeugen, dass sie falsch liegt, was ihr nicht gelingt. Absolut nicht. Daher ruft sie bei Troop C der Kansas Highway Patrol an, nennt ihren Namen und ihre Dienststelle und bittet um einen Rückruf von Trooper Colton, so bald wie möglich. Während sie auf den Anruf wartet, vor dem es ihr irgendwie graut, fragt sie sich, wie sie mit dem neuen Wissen umgehen soll. Bei Manitou Fine Liquors bekommt Danny so viele leere Kartons, wie er haben will. Außerdem besorgt er sich eine Flasche Jim Beam. Um 4 Uhr nachmittags sind die Kartons im Schlafzimmer aufgestapelt, während die Flasche auf dem Küchentisch steht. Mit gefalteten Händen sitzt er da und sieht sie an. Er versucht sich zu erinnern, wann er das letzte Mal Whisky getrunken hat. Nicht in der Nacht, wo er verhaftet wurde, weil er in Margies Vorgarten stand und ihr Haus anbrüllte. Damals hatte er Bierintus. Genauer gesagt hatte er auf der Fahrt von Manitou nach Wichita fast einen ganzen Kasten Coors konsumiert. Er weiß noch, wie er alles in die Edelstahltoilette der Zelle, in die er gesteckt wurde, gekotzt hat, um sich dann nicht etwa auf die Pritsche, sondern auf den Boden davor zu legen, als könne er Buße tun, indem er auf nacktem Beton schliefe. Er kommt zu dem Schluss, dass er sich das letzte Mal etwas Hochprozentiges genehmigt hat, als er mit Deke Mathers beim Angeln war. Da waren die beiden so besoffen, dass sie erst kurz vor Anbruch der Dunkelheit zur Route 327 zurückfanden. Inzwischen hatten sie einen furchtbaren Kater und schworen hoch und heilig, sowas nie wieder zu tun. Wie das bei Deke geklappt hat, weiß Danny nicht. Seit er nach Oak Grove gezogen ist, hat er nämlich den Kontakt mit dem verloren. Aber er selbst hat seither nie wieder Whisky angerührt. In den vergangenen 2 Jahren nicht einmal Bier. Jim Beam wird seine Probleme nicht lösen, das ist ihm bewusst. Die werden noch da sein, wenn er am Dienstagmorgen aufwacht, nur dass zu seiner Misere dann noch ein Kater käme. Aber immerhin könnte das Zeug die Erinnerung an das traurige Gesicht von DJ auslöschen, wenigstens für eine Weile. Von DJ, die gesagt hat, was ist, wenn Mami meint, sie will wieder Bobby als Freund haben? Und wenn das Auto kaputt geht, kann der das bestimmt nicht ganz machen. Und was irgendwie das Schlimmste von allem war, weiß Gott weshalb, aber ich will keinen Kuchen, mir ist egal, ob ich überhaupt wieder einen kriege. Dieser Traum, sagt er, dieser verfluchte, beschissene Traum. Nur ist eigentlich nicht der Traum das Problem, sondern Gilbert. Der hat Dannys ganzes verdammtes Leben mit seiner privaten Variante von Agent Orange besprüht. Er versucht, alles zu vergiften, auch die kleine Darla Jean, die ihr Leben vorher für ziemlich okay gehalten hat, denn ihre Mami hatte endlich einen Freund, den sie mochte, weil er sie nicht anbrüllte und ohne Abendessen in ihr Zimmer schickte. Gilbert, ganz allein Gilbert. Danny schraubt die Verschlusskappe ab, neigt die Flasche und saugt gut und lange den Duft ein. Er erinnert sich, wie er mit Deke Mathers lachend am Flussufer saß und wie alles bestens war. Und dann fällt ihm ein, wie sie geflucht haben, als sie sich durch das letzte Brombeergestrüpp zur Straße durchschlugen, übersät mit Kratzern, in die der Schweiß lief, wodurch sie noch mehr brannten. Gerbert würde sich diebisch freuen, wenn ich mich besaufe, denkt er, mich besaufe und etwas Dummes tue. Er geht ins Bad, gießt den Whisky in die Toilette und spült ihn weg. Dann fängt er an, seine Klamotten in Kartons zu packen. Er kann Gerbert nur bezwingen, indem er weggeht, weshalb er eben das tun wird. Dadurch wird er mehr Zeit mit Stevie verbringen können, der weiß, wo sich alle Artikel im King Supers am Table Mesa Drive von Boulder befinden, und was Darla Jean angeht, die wird sich zurechtfinden. Letztlich schaffen die Kinder das meist, sagt er sich.